Zweite Teil ist vom Katechismus, ist dann übers Gebet. Das erste Mal beim Heiligen bis zum 10. Viele Katechismen, da nicht viel drüber, aber hier ziemlich ausführlich, bevor es dann zu den Geboten und den Sakramenten weitergeht. Vom Gebet im Allgemeinen, 253. Was wird im zweiten Hauptteil der christlichen Lehre behandelt? Im zweiten Hauptteil der christlichen Lehre wird das Gebet im Allgemeinen und das Vaterunser im Besonderen behandelt. Das Vaterunser ist das Gebet, das Christus uns gelehrt hat.